Kellynch Hall verlassen? Ja, da dein Vater nicht auf seine Reisen, London, Diener, Pferde und Tafelfreuden verzichten will, bleibt nur ein Umzug. Ich mag Bath nicht und kann mir nicht vorstellen, mich dort wohlzufühlen. Ich möchte weiter in ihrer und Marys Nähe sein. Und ich liebe die Wälder bei Kellynch. Anne, du weißt selbst, dass das für das Ehrgefühl deines Vaters unerträglich sein wird. Ein kleinerer Landsitz hier in seiner eigenen Nachbarschaft, das wirst auch du als Demütigung empfinden. Und was deine Abneigung gegen Bath angeht, so halte ich das für ein Vorurteil. Mehr Gesellschaft wird dir gut tun. Wie Annes rigorosere Forderungen aufgenommen worden wären, spielt keine Rolle. Es traf sie das übliche Schicksal, dass niemand irgendein Interesse an ihrem Rat aufbrachte. Anne hatte bei allen ihren Vorschlägen für Aufrichtigkeit statt für eine standesgemäße Fassade plädiert. Sie wollte einschneidendere Maßnahmen, eine radikalere Umstellung, eine schnellere Tilgung der Schulden, eine entschieden größere Gleichgültigkeit gegenüber allem, außer was recht und billig war. Anne, mit ihrer geistigen Überlegenheit und ihrem ausgeglichenen Charakter, die ihr die Achtung aller wirklich einsichtigen Menschen einbringen musste, bedeutete weder ihrem Vater noch ihrer älteren Schwester Elizabeth etwas. Ihr Wort zählte nicht. Ihre Interessen mussten immer hintanstehen. Sie war nur Anne. Überredung. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Jane Austen. Aus dem Englischen von Ursula und Christian Grabe. Hörspielbearbeitung und Regie Christine Nagel. Erster Teil. Persuasion. Mein Lieblingsroman von Jane Austen. Überredung. Oder vielleicht besser Überzeugung. Die Handlung spielt von Sommer 1814 bis Frühjahr 1815. Hauptfigur Anne Elliot ist 28 und wohnt mit ihrem Vater, dem Baron Sir Walter Elliot, und ihrer älteren Schwester Elizabeth auf dem Landgut Kellynch Hall in der Grafschaft Somersetshire. Deshalb, Sir Walter, möchte ich mir vorzuschlagen gestatten, dass ich, John Shepherd... Mr. Shepherd ist der Rechtsanwalt von Baron Sir Walter Elliot von Kellynch Hall. ...geratener Gerüchte, die man ja als Möglichkeit einkalkulieren muss, das Recht habe, alle Familienangelegenheiten, bei denen es mir nötig scheint, geheim zu halten. Denn mich zu beobachten, würde niemand für lohnend halten, aber... Auf Sir Walter Elliot ruhen Augen, denen zu entgehen sehr schwierig sein dürfte. Und dieser Friede wird alle unsere reichen Marineoffiziere an Land der bringen. Der Friede von Paris, 1814. Sie werden alle ein Haus brauchen. Beendete den Krieg zwischen Napoleon und England. Kein besserer Zeitpunkt denkbar, Sir Walter, um eine ganze Auswahl an Mietern zu haben. Sehr verantwortungsbewussten Mietern. Manch einer hat während des Krieges ein stattliches Vermögen gemacht. Und wenn uns ein reicher Admiral über den Weg liefe, Sir Walter... Dann könnte er sich glücklich schätzen, Shepard. Mehr habe ich dazu nicht anzumerken. Kellynch Hall wäre wahrlich eine schöne Prise für ihn. Prisen waren Verrechnungseinheiten in der Marine. Der Gewinn würde unter der gesamten Mannschaft aufgeteilt. So wurden die Kapitäne ganz reich. Und auch ihre sogenannten Prisenagenten. Sowas wie Anlageberater. Ich erlaube mir anzumerken, Sir Walter, dass sich mit den Herren von der Marine in geschäftlichen Dingen ausgezeichnet verhandeln lässt. Ich habe ein wenig Erfahrung mit ihrer Art, Geschäfte zu machen und bin so frei zu gestehen, dass sie sehr großzügige Vorstellungen haben und wahrscheinlich nicht weniger erstrebenswerte Mieter sind als Leute aus anderen Kreisen. In welchem Falle, wie ich gerade bemerken wollte... Da Mietgesuche ohne Frage folgen werden, ich es für angezeigt halten würde, denen von Seiten unserer wohlhabenden Marinekommandanten besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Und ich erlaube mir hinzuzufügen, dass ich jederzeit in 2 Stunden hier sein könnte, um Ihnen die Mühe einer Antwort zu ersparen. 2 Stunden Reisezeit. Schwer zu sagen, wie viele Kilometer dies bedeutete, also je nach Pferd oder Kutscher. Die Straßen waren damals ja noch nicht geteert. Es gibt nur wenige Herren bei der Marine, die nicht überrascht wären, sich in einem Haus dieser Größenordnung wiederzufinden. Der Marine, die so viel für uns getan hat, das ist Anne Elliot. Die gleichen Annehmlichkeiten und Privilegien zu wie Angehörigen anderer Berufe. Seeleute müssen schwer genug arbeiten, das wissen wir doch alle. Sehr wahr, was Miss Anne sagt. Das ist sehr wahr. Der Beruf hat einen Nutzen, aber ich würde es bedauern, wenn einer meiner Freunde dazu gehörte. Wirklich? Ja, er ist mir aus zwei Gründen zuwider. Erstens ist er dafür verantwortlich, dass Leute obskurer Herkunft es zu unverdienter Auszeichnung bringen und Männer in ehrenvolle Stellung gelangen, von denen ihre Väter und Großväter niemals geträumt hätten. Und zweitens verkürzt er die Jugend und Lebenskraft eines Mannes fürchterlich. Ein Seemann altert schneller als alle anderen Menschen. Sie werden überall hin verschlagen und sind jedem Klima und jedem Wetter ausgesetzt, bis man sie nicht mehr ansehen mag. Sir Walter Elliot hat konservative Überzeugungen und liest nie ein Buch, außer dem Adelskalender. Dabei waren seine Vorfahren erst im 17. Jahrhundert geadelt worden, weil sie königstreu waren. Eitelkeit war das A und O von Sir Walters Charakter. Mit 54 Jahren war er immer noch ein ausgesprochen ansehnlicher Mann. Seine Frau, Lady Elliot, war eine großartige Frau gewesen, aber früh verstorben. Ihre enge Freundin, die verwitwete Lady Russell, wirkte an der Erziehung der drei jugendlichen Töchter mit. Ich hätte wahrscheinlich die drei Schwestern vorstellen sollen. Mary, die Jüngste, die Einzige, die verheiratet ist, mit Charles Musgrove. Elizabeth, die Älteste, die im Roman als ziemlich unsympathisch geschildert wird. Pretty cool, a bit egocentric, schön, aber es gibt keinen Baron, der eine angemessene Partie wäre. Also um die mittlere Tochter, Anne Elliot, geht's in diesem Roman, Persuasion, Überredung. Es schien, als sei Mr. Shepherd bei seinen Bemühungen, Sir Walter Elliot einen Marineoffizier als Mieter schmackhaft zu machen, mit prophetischen Gaben gesegnet gewesen. Denn der erste Interessent für das Haus war ein gewisser Admiral Croft. Und wer ist Admiral Croft? Er entstammt der Familie eines Gentleman aus Somerset, Sir, und hat es zu einem ansehnlichen Vermögen gebracht. Er ist Konteradmiral bei der Weißen Flottille. Er hat bei Trafalgar gekämpft. Da besiegten die Engländer die Franzosen vor der Westküste Spaniens. Damit begann die britische Vorherrschaft zur See. The good old British Empire? Admiral Croft war seitdem in Indien stationiert, glaube ich. Dann ist damit zu rechnen, dass sein Gesicht ungefähr so gelb ist wie die Manschetten und Kragen der Livree meiner Dienerschaft. Mr. Shepherd berichtete alle Einzelheiten über die Familie des Admirals, die ihn als Mieter ganz besonders empfahlen. Er sei verheiratet, habe aber keine Kinder. Genau das, worauf man Wert legt. Und außerdem, Sir Walter, habe ich herausbekommen, dass Mrs. Croft in diesem Teil des Landes ebenso Familie hat wie ihr Mann. Das heißt, sie ist die Schwester eines Gentleman, der einmal unter uns gelebt hat. Also ein Gentleman ist jemand, der nicht körperlich arbeitete und der Waffen tragen dürfte. A coat of arms. Jenes Gentleman, der vor ein paar Jahren in Monkford gelebt hat. Du meine Güte, wie hieß er doch? Ich vergesse demnächst vermutlich noch meinen eigenen Namen. Ein Name, der mir so vertraut ist. Ich kannte den Gentleman so gut von Ansehen. Sie meinen vermutlich Mr. Wentworth. Wentworth, genau das war der Name. Er war Pfarrer von Monkford, Sir Walter. Vor einiger Zeit, 2 oder 3 Jahre lang, traf dort ungefähr im Jahre 5 ein, wenn ich mich recht erinnere. Sie müssen sich doch an ihn erinnern. Mr. Wentworth, der Pfarrer von Monkford? Sie haben mich durch die Bezeichnung Gentleman irregeführt. Ich dachte, Sie sprechen von einem Mann mit Grundbesitz. Mr. Wentworth war ein Niemand, erinnere ich mich, ganz ohne Beziehungen. Der kapiert einfach nicht. Die Zeiten haben sich geändert. Ein Gentleman ist nicht mehr nur jemand, der Grundbesitz geerbt hatte. Jetzt durften sich auch Offiziere Gentlemen nennen. Sir Walter war nicht sehr einsichtig, aber er hatte immerhin Lebenserfahrung genug, um zu spüren, dass er einen empfehlenswerteren Mieter, als es Admiral Croft in allen wesentlichen Punkten zu werden versprach, wohl kaum finden werde. Ich habe mein Haus an Admiral Croft vermietet, würde ausgezeichnet klingen. Viel besser als ein bloßer Mister so und so. Ein Mister braucht immer ein paar erläuternde Worte. Admiral spricht für sich selbst. und nimmt gleichzeitig einem Baron nichts von seiner Würde. Mr. Shepherd wurde mit allen Vollmachten ausgestattet und kaum war das geschehen, als Anne, die das Ganze mit großer Aufmerksamkeit verfolgt hatte, das Zimmer verließ, um ihre erhitzten Wangen an der frischen Luft zu kühlen. Noch ein paar Monate. Dann geht vielleicht er hier entlang. Dieser er war nicht Mr. Wentworth, der frühere Pfarrer von Monkford, so verdächtig die Umstände auch erscheinen mochten, sondern ein Kapitän Frederick Wentworth, sein Bruder, der nach der Schlacht vor Santo Domingo zum Kommandanten ernannt und, da er nicht unmittelbar ein Schiff übernommen hatte, im Sommer 1806 nach Somersetshire gekommen war. Wieder ein Sieg der englischen Flotte über die französische, diesmal in der Karibik. In der Karibik gab's alles, was zum Reichwerden taugt. Zucker, Gewürze, Tabak und natürlich Rum. Und wenn sie bei einer Schlacht erfolgreich waren, wurden die ersten Offiziere befördert. Kapitän Frederick Wentworth gehörte wohl dazu. Der September näherte sich seinem Ende. Sir Walter und Elizabeth verließen Kellynch Hall und zogen nach Bath um. Anne sollte später nachkommen und zunächst im nahegelegenen Dorf Uppercross ihrer jüngeren Schwester Mary helfen, die dort mit ihrem Mann Charles und zwei kleinen Jungen in einem Cottage wohnte. All die kostbaren Räume und Möbel, Wäldchen und Ausblicke in Kellynch Hall sollen nun mit Leib und Seele anderen gehören? Das Admirals-Ehepaar Croft zog mit typisch seemännischer Entschlusskraft in Kellynch Hall ein. Ich muss Mrs. Croft wirklich zugestehen, dass sie in allem, was sich im Zusammenhang mit Kellynch auf mich bezog, großes Taktgefühl beweist. Mit Ihnen und nicht mit Ihrer Schwester hatte mein Bruder, wie ich höre, das Vergnügen, bekannt zu sein, als er in dieser Gegend wohnte? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vielleicht haben Sie gar nicht gehört, dass er verheiratet ist? Gott sei Dank. Sie spricht von Edward und nicht von Frederick. Wir erwarten demnächst meinen Bruder hier. Sie kennen ihn bestimmt dem Namen nach. Ich muss mich anscheinend daran gewöhnen, dass nun alle dauernd von ihm sprechen werden. Ich will mich zwingen, unempfindlich zu sein. Nur wenige Tage später und Kapitän Wentworth war, wie man wusste, in Kellynch Hall bei den Crofts. Und nach Ablauf einer weiteren Woche war er in der Nachbarschaft bei Familie Musgrove zum Essen eingeladen. Eine Woche nur. Dann werden wir uns wohl treffen. Ich möchte wenigstens diese eine Woche vor ihm sicher sein. Am Tag der Einladung allerdings wird Marys Sohn krank. Aha. Wir beide dürfen also sehen, wie wir mit diesem armen, kranken Kind allein fertig werden. So geht es immer. Wenn es etwas Unerfreuliches zu tun gibt, halten sich die Männer raus. Charles ist auch nicht besser. Eine ausgesprochene Rücksichtslosigkeit. Dabei bin ich am allerwenigsten geeignet, mich um das Kind zu kümmern. Gerade weil ich seine Mutter bin, müssten meine Gefühle geschont werden. Ich bin dem Ganzen gar nicht gewachsen. Du hast ja gesehen, wie hysterisch ich gestern war. Aber das lag doch nur an dem Schock. Du wirst sicher nicht noch einmal hysterisch. Ich hänge hoffentlich an meinem Kind ebenso wie jede andere Mutter. Aber ich weiß wirklich nicht, warum ich im Krankenzimmer dringender gebraucht werde als Charles. Du hast ja selbst heute Vormittag gesehen. Wenn ich dem Jungen sage, er soll stillliegen, dann strampelt er sich gleich wieder bloß. Für sowas habe ich einfach keine Nerven. Aber hättest du denn die Ruhe, wenn du ihn den ganzen Abend alleine ließest? Ja. Seinem Papa macht es nichts aus. Warum also mir? Genau. Gleiches Recht für alle. In der Ehe scheint Mary sehr emanzipiert zu sein. Aber vielleicht nur, weil ihr Mann sozial unter ihr steht. Wenn du findest, dass es nicht zu spät ist, Bescheid zu sagen, warum geht ihr da nicht beide hin? Überlass den kleinen Charles mir. Mr. und Mrs. Musgrove können nichts dagegen haben, solange ich bei ihm bin. Ist das dein Ernst? Ich weiß, dass es dir nichts ausmacht, allein zu bleiben. Sie wollen unbedingt, dass ich Kapitän Wentworth kennenlerne. Eine ausgezeichnete Idee von dir, Anne. Wirklich. Was bedeutet es mir, wenn Frederick Wentworth sich nur eine halbe Meile entfernt bei anderen beliebt macht? Ich wüsste gern, was er über eine Begegnung mit mir denkt. Er muss entweder gleichgültig oder abgeneigt sein. Hätte er je den Wunsch gehabt, mich wiederzusehen, hätte er nicht so lange zu warten brauchen. Er hätte getan, was ich an seiner Stelle bestimmt längst getan hätte. Annes Schwager Charles und ihre Schwester Mary kehrten entzückt von ihrer neuen Bekanntschaft zurück. Reizende Umgangsformen dieser Kapitän Wentworth. Keinerlei Schüchternheit oder Zurückhaltung, als wären wir alte Bekannte. Frederick würde am nächsten Vormittag kommen, um mit Charles auf die Jagd zu gehen. Er würde zum Frühstück kommen. Er würde zum Frühstück kommen, aber nicht zu ihnen ins Cottage. Obwohl zuerst die Rede davon gewesen war. Charles sollte ihn zum Frühstück bei seinen Eltern und Schwestern, Familie Musgrove, treffen. Er will eine Begegnung vermeiden. Er hatte sich, wie Anne erfuhr, flüchtig nach ihr erkundigt. Wie es einer früheren, flüchtigen Bekanntschaft wohl entspricht. Vielleicht habe ich das sogar ausgelöst, indem ich einer Begegnung mit ihm aus dem Weg ging. Familie Musgrove lebte das Leben typischer Landbesitzer. Sie waren damit beschäftigt, ihren Wildbestand zu pflegen und zu schießen und sich mit ihren Pferden, Hunden und Zeitungen die Zeit zu vertreiben. Die weibliche Gesellschaft hatte alle Hände voll zu tun mit all den anderen alltäglichen Dingen wie Haushalt, Nachbarn, Kleider, Tanzen und Musik. Hoffentlich sind wir diesen Winter auch Das ist Louise Musgrove. Aber diesmal müssen wir in einer angesehenen Gegend wohnen. Diesen Queen Square sind wir nun leid. Und ich kann sehen, wo ich bleibe. Das ist sind Mary. Sind alle in Bath amüsiert? Ich will mir vornehmen, solchen Selbsttäuschungen nicht zu erliegen. Doch noch spielt die Geschichte weiter in Somersetshire, auf dem Land. Bei Mary in Uppercross Cottage begann der Vormittag immer erst später als bei den Musgroves im Herrenhaus. 15 Uhr frühstücken und so. Je vornehme, desto später. Und an diesem Tag war der Unterschied so groß, dass Mary und Anne sich gerade erst zum Frühstück setzten, als Charles hereinkam, um ihnen zu sagen, dass Kapitän Wentworth ein paar Minuten bei ihnen vorsprechen wolle, falls es nicht ungelegen komme. Gott sei Dank ist es bald vorbei. 2 Minuten nach Charles' Ankündigung erschien er. Kapitän Wentworth. Sie waren im Wohnzimmer. Mrs. Musgrove. Ihr Blick Schön, dass Sie hier streifte Kapitän sind. Wentworth. Sie sehen. Eine Verbeugung, ein Knicks folgten. Er spricht mit Mary, Ihre Reise hierher war nicht sagt alles, was ich gehört. Ein paar Minuten später war alles vorbei. Charles zeigte sich am Fenster. Er war bereit. Ihr Besucher hatte sich verbeugt und er war fort. Das Zimmer war leer. Das Schlimmste ist vorüber. Das war aber eine charmante Begrüßung. Ich habe mir Kapitän Wentworth irgendwie anders vorgestellt. Mary redete. Das ist ein stattlicher junger Mann. Aber Anne konnte nicht zuhören. Ich habe ihn gesehen. Wir sind noch einmal im gleichen Zimmer gewesen. Beinahe 8 Jahre waren verstrichen, seit alles zu Ende gegangen war. Wie lächerlich, wieder dieselbe Erregung zu spüren. Was konnten 8 Jahre nicht alles bewirken? Alle möglichen Ereignisse, Veränderungen, Entfremdungen, Trennungen, alles. Alles konnte in dieser Zeit vorgefallen sein. Und das Auslöschen der Vergangenheit wie natürlich und auch wie selbstverständlich. Diese Zeit umfasste fast ein Drittel ihres Lebens. Für beständige Gefühle sind 8 Jahre wenig mehr als ein Nichts. Will er mir aus dem Weg gehen? Schon im nächsten Augenblick hasste sie sich für die Torheit, mit der sie diese Frage stellte. Henrietta Musgrove hat ihn gefragt, was er von dir hält. Und er hat gesagt, du hättest dich so verändert. Bis zur Unkenntlichkeit verändert. Er hätte dich nicht wiedererkannt. Zweifellos ist es so. Und ich kann mich nicht mal rächen, denn er hat sich nicht verändert. Jedenfalls nicht zum Nachteil. Das hatte sie sich bereits selbst eingestanden. Mochte er von ihr denken, was er wollte. Die Jahre, die ihre Jugend und ihre Blüte zerstört hatten, hatten ihm ein männlicheres, offeneres Aussehen gegeben, ohne seine persönliche Anziehungskraft im geringsten zu beeinträchtigen. Sie hatte demselben Frederick Wentworth gegenübergestanden. Ich bin froh, diese Worte gehört zu haben. So verändert, dass er mich nicht. Jetzt bin ich wieder nüchtern. Hat. Frederick Wentworth hatte diese oder jedenfalls ähnliche Worte benutzt, aber ohne zu ahnen, dass sie ihr hinterbracht würden. Er hatte Anne Elliot nicht verziehen. Sie hatte ihn verlassen und enttäuscht. Und schlimmer noch, sie hatte dabei eine Charakterschwäche verraten, die seine eigene, entschlossene, selbstbewusste Natur nicht ertragen konnte. Sie hatte anderen zuliebe auf ihn verzichtet. Es war die Folge unbilliger Überredung gewesen. Es war Schwäche und Kleinmut gewesen. Er hatte sie ernsthaft geliebt. und hatte seitdem keine Frau getroffen, die er ihr ebenbürtig fand. Aber abgesehen von einem ganz natürlichen Gefühl der Neugier, hatte er keinerlei Bedürfnis, sie wiederzusehen. Sie hatte ihre Macht über ihn ein für allemal verloren. Er hatte nun vor zu heiraten. Arrangierte Ehen waren Anfang des 19. Jahrhunderts nicht mehr üblich. Stattdessen kamen Liebesheiraten auf. Natürlich gibt's nicht so viele tolle Männer, wie es hübsche Frauen gibt. Ich bin zu jeder Dummheit bereit. Jede zwischen 15 und 30 kann mich ohne weiteres haben. Ein hübsches Gesicht, ein gelegentliches Lächeln, ein paar Komplimente an die Marine, denn ich bin verloren. Sollte das nicht ausreichen für einen Seemann, der zu wenig in weiblicher Gesellschaft gewesen ist? Das sagte er zu seiner Schwester, der Admiralsgattin Sophie Croft, nur damit sie ihm widersprach. Sein blitzender, stolzer Blick verriet deutlich, dass er doch wählerisch war. Und Anne Elliot war beileibe nicht vergessen, als er die Frau, der er zu begegnen wünschte, etwas ernsthafter beschrieb. Ein selbstständiger Geist, gepaart mit einem liebenswürdigen Wesen. Das ist die Frau, die ich mir wünsche. Ein bisschen würde ich meine Ansprüche herunterschrauben, aber doch nicht viel. Wenn ich schon ein Narr bin, dann wenigstens ganz. Denn ich habe über das Thema nicht mehr nachgedacht als die meisten Männer. Von nun an fanden sich Kapitän Wentworth und Anne Elliot wiederholt in derselben Gesellschaft. Ob die alte Zuneigung sich wieder einstellen würde, blieb abzuwarten. Es ließ sich nicht vermeiden, dass er in Gesprächen das Jahr ihrer Verlobung erwähnte. Das war im Jahr 6. Das geschah im Jahr 6, bevor ich auf See ging. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass ihn das ebenso schmerzlich berührt wie mich. Ihre Unterhaltung, ihr Umgang miteinander gingen über die nötigsten Höflichkeiten nicht hinaus. Einander früher so viel bedeutet und jetzt nichts. Es hatte eine Zeit gegeben, wo es ihnen inmitten einer Gesellschaft am schwersten gefallen wäre, nicht miteinander zu sprechen. Jetzt sind wir wie Fremde, ja, schlimmer. Es ist eine Entfremdung für immer. Und doch, ich höre dieselbe Stimme und erkenne dahinter denselben Geist. Im Mittelpunkt dieses Abends die Musgrove-Töchter, die erst 19 und 20 Jahre alt sind. Henrietta und Louise sind indirekt mit Anne verwandt. Sie sind die Schwestern ihres Schwagers, Charles Musgrove, der mit ihrer Schwester Mary verheiratet ist. Ich würde freiwillig keine Damen an Bord eines Schiffes lassen. Das Captain Frederick Wentworth. Es ist kein Mangel an Galanterie, wenn man die Ansprüche der Frauen auf jeden persönlichen Komfort ernst nimmt. Und genau das tue ich. Also Frederick. Und das ist seine Schwester, Sophie Croft. Ich kann es gar nicht fassen. Sie ist verheiratet mit Admiral Croft. Frauen können sich an Bord ebenso wohlfühlen wie im schönsten Haus in England. Das ist etwas ganz anderes. Du warst mit deinem Mann zusammen und warst die einzige Frau an Bord. Als ob die Frauen alle vornehme Damen wären und nicht vernünftige Wesen? Wir erwarten gar nicht immer nur in ruhigen Gewässern zu segeln. Ach, mein Schatz, wenn er erst eine Frau hat, wird er ein anderes Lied singen. Wenn er erst verheiratet ist und wir das Glück haben sollten, einen neuen Krieg zu erleben, wird er es genauso machen wie du und ich. Er wird schon noch dankbar sein, wenn ihm jemand seine Frau bringt. Reicht es aber, wenn verheiratete Leute einem vorwerfen, ach, du wirst ganz anders denken, wenn du verheiratet bist, dann kann man nur sagen, nein, das werde ich nicht. Und dann erwidern sie, das wirst du doch. Und damit ist die Diskussion zu Ende. Frederick, bitte. Anne spielte sehr viel besser Klavier als beide Miss Musgrove. Aber da sie keine Stimme und keine liebenden Eltern hatte, die dabei saßen und sich entzückt gaben, wurde ihre Darbietung wenig und, wie sie wohl merkte, nur aus Höflichkeit geschätzt. Sie wusste, wenn sie spielte, dass es nur zu ihrem eigenen Vergnügen geschah. Diese Erfahrung war nichts Neues. Außer für eine sehr kurze Zeit hatte sie seit ihrem 14. Lebensjahr nie seit dem Verlust ihrer lieben Mutter das Glück empfunden, dass man ihr zuhörte. Oder sie mit ehrlicher Dankbarkeit oder wirklichem Geschmack ermutigte. Sie war längst daran gewöhnt, Musik einsam zu genießen. Die Mädchen waren wild aufs Tanzen und so endete der Abend mit Tanz. Anne bot wie üblich ihren Dienst an. Und obwohl sich ihre Augen gelegentlich mit Tränen füllten, als sie am Klavier saß, war sie froh, beschäftigt zu sein. und wünschte sich zur Belohnung nichts als unbeobachtet zu bleiben. Niemand schien besserer Laune zu sein als Kapitän Wentworth. Wie groß sein Hochgefühl sein muss. Henrietta und Louisa sind beide so ausschließlich mit ihm beschäftigt, ohne wie Rivalinnen zu wirken. Anne ließ eine halbe Stunde lang mechanisch ihre Finger über die Tasten gleiten. Ich glaube, Frederick beobachtet mich. Jetzt fragt er Louisa, ob ich nie tanze. Nein, nie. Sie hat das Tanzen ganz aufgegeben. Sie spielt lieber. Sie wird das Spielen nie leid. Der Tanz war vorüber, Anne hatte das Klavier verlassen und Frederick Wentworth nahm daran Platz, um eine Melodie auszuprobieren, die er Louisa und Henrietta andeuten wollte. Als Anne zurückkam, erhob er sich unverzüglich. Ich bitte um Verzeihung, Madame. Dies ist Ihr Platz. Nein, bitte. Und obwohl sie sich zurückzog, war er nicht dazu zu bewegen, wieder Platz zu nehmen. Nichts konnte schlimmer sein als seine kalte Höflichkeit und seine förmliche Beflissenheit. Welche der beiden Schwestern er wohl bevorzugt, kann nicht sagen. Henrietta ist die stillere, die hübschere oder die lebhaftere, Louisa die ausgelassenere. Eines Vormittags betrat Kapitän Wentworth das Wohnzimmer des Cottage, wo sich nur Anne und ihr kranker Neffe Charles befanden. Ich dachte, die Miss Musgrove seien hier. Mrs. Musgrove hat mir gesagt, ich würde sie hier finden. Unverheiratete Damen wurden als Miss angeredet und nicht bei ihrem Vornamen. Sie sind oben bei meiner Schwester und werden sicher jeden Augenblick herunterkommen. Wenn der Junge mich nicht bräuchte, würde ich sofort das Zimmer verlassen. Ich hoffe, dem Kleinen geht es besser. Da betrat Charles Hayter den Raum. Er war vermutlich nicht viel mehr erfreut über den Anblick von Kapitän Wentworth, als Kapitän Wentworth über den Anblick von Anne. Die anderen werden gleich hier sein. Charles Hayter interessiert sich sehr für Henrietta. Damit galt man damals so gut wie verlobt. Keine ideale Wahl. Charles Hayter kam aus einer Familie, die wenig Land besaß. Er war nicht standesgemäß. Er arbeitete in der Gegend als Landpfarrer. Kapitän Wentworth schien einem Gespräch nicht abgeneigt, aber Charles Hayter machte dem bald ein Ende, indem er sich an den Tisch setzte und die Zeitung in die Hand nahm. Annes zweijähriger Neffe Walter kam herein. Da Anne ihm nicht erlaubte, seinen kranken Bruder zu ärgern, klammerte er sich so an sie, dass sie ihn nicht abschütteln konnte. Einen Augenblick später allerdings spürte sie plötzlich, wie sie von ihm erlöst wurde. Jemand nahm ihn ihr vom Rücken. Körperkontakt! Das ging gar nicht damals. Und er wurde unbarmherzig weggetragen, ehe sie begriffen hatte, dass es Kapitän Wentworth gewesen war. Ich kann ihm nicht einmal danken. So sehr raubt es mir die Sprache. Sie schämte sich über sich selbst, dass eine Bagatelle sie so irritiert, sie so überwältigt hatte. Aber so war es nun einmal. Und es erforderte ein gehöriges Maß an Einsamkeit und Nachdenken, ehe sie sich erholt hatte. Louisa ist wohl eher die Favoritin. Ich glaube allerdings, dass Kapitän Wentworth in keine von beiden verliebt ist. Sie sind zwar verliebt in ihn, doch bei ihm ist es keine Liebe. Anne hätte etwas darum gegeben, allen klar machen zu können, worauf sie sich einließen. Sie unterstellte niemandem böse Absicht. Ihre Überzeugung, dass Kapitän Wentworth nicht die geringste Ahnung hatte, welchen Kummer er verursachte, war ein wahrer Trost für sie. Er hatte wahrscheinlich nie gehört, dass Charles Hayter Ansprüche auf Henrietta hatte. Sein einziger Fehler bestand darin, die Aufmerksamkeiten von zwei jungen Frauen gleichzeitig hinzunehmen. Es war ein sehr schöner Novembertag und die Miss Musgrove kamen durch den Blumengarten und hielten nur an, um ihnen zu sagen, dass sie einen langen Spaziergang machen wollten. Wir nehmen nicht an, dass Mary mitkommen will. Oh, doch. Ich hätte sehr viel Lust mitzugehen. Ich habe lange Spaziergänge sehr gern. Genau das wünschen die Miss Musgrove natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, wie sie darauf kommen. Mit welcher Unausweichlichkeit Familiengewohnheiten dazu führen, dass alles mitgeteilt und alles gemeinsam unternommen wird, auch wenn es unwillkommen und lästig ist. Anne hielt es für das Beste, die viel herzlichere Einladung der Miss Musgrove an sie selbst zu akzeptieren. da sie sich dann als nützlich erweisen und mit ihrer Schwester umkehren und verhindern konnte, dass irgendwelche Pläne der Musgrove-Schwestern vereitelt wurden. Da kommen ja die Herren. Hätte ich eine solche Wendung vorhergesehen, wäre ich zu Hause geblieben. Anne wollte niemandem im Weg sein. Ihr Vergnügen an dem Spaziergang musste sie aus der Freude an der Bewegung und aus dem Wetter schöpfen. Aus dem Blick über rostgelbes Laub und verdorrte Hecken. Und aus den Zitaten, die sie sich vorsagte. Einigen wenigen aus der Fülle von poetischen Beschreibungen des Herbstes, dieser Jahreszeit, die einen so eigenen, unerschöpflichen Einfluss auf jeden Geist von Geschmack und Gefühl ausübt. Dieser Jahreszeit, die wohl jedem Dichter, der den Namen verdient, wenigstens den Versuch einer Schilderung oder ein paar tief empfundene Zeilen entlockt hat. Sie lenkte sich so gut es ging mit derlei Reflexionen und Zitaten ab. Aber in Hörweite von Kapitän Wentworths Unterhaltung mit Louisa zu sein, ohne dem Versuch zuzuhören, gelang ihr nicht. Das ehrt sie. Da unten liegt Winthrop. Also, ich finde, wir sollten umkehren. Ich bin schrecklich müde. Charles Musgrove kam mit seinen Schwestern überein, dass er und Henrietta kurz hinunterlaufen sollten, um ihre Tante, Vettern und Cousinen zu besuchen, während der Rest der Gruppe auf dem Hügel auf sie warten sollte. Louisa ist anscheinend für diesen Plan verantwortlich. Wie peinlich eine solche Verwandtschaft ist. Ich bin höchstens zweimal in dem Haus gewesen. Louisa zog Kapitän Wentworth mit, um in einer angrenzenden breiten Hecke nach Nüssen zu suchen. Oh, wir ahnen schon. Anne Nüsse. Fand einen schönen Platz für Mary auf einer trockenen, sonnigen Bank daneben. Da Anne selbst ganz erschöpft war, war auch sie froh, sich setzen zu können. Und deshalb habe ich Henrietta gezwungen, hinzugehen. Ich würde mich nicht so leicht überreden lassen. Wenn ich mich einmal entschlossen habe, dann habe ich mich entschlossen. Henrietta wäre also umgekehrt, wenn sie nicht gewesen wäre? Das wäre sie. Ich schäme mich beinahe, es zu sagen. Was für ein Glück für Henrietta, dass Sie ihr mit Ihrer Entschlossenheit beistehen konnten. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ihre Schwester ist ein liebenswürdiges Mädchen. Aber offenbar haben Sie die entschiedenere und standhaftere Persönlichkeit. Das Schlimmste an einem zu nachgiebigen und unentschlossenen Charakter ist, dass jeder ihn ins Schwanken bringen kann. Sehen Sie diese Nuss? Eine schöne, glänzende Nuss, die von der Natur mit Kraft gesegnet, alle Herbststürme überdauert. Nirgendwo ein Loch, nirgendwo eine schwache Stelle. Diese Nuss hier ist, während so viele ihrer Geschwister gefallen und zertrampelt worden sind, immer noch im Besitz all des Glücks, das man einer Haselnuss zutrauen kann. Ich wünschte mir, dass alle, an denen mir liegt, solch eine Standhaftigkeit besäßen. Wenn Louisa Musgrove im November ihres Lebens schön und glücklich sein will, dann muss sie sich all ihre momentane Charakterstärke bewahren. Worte von solcher Anteilnahme, mit solch echter Herzlichkeit gesprochen. Ich kann mir vorstellen, was in Louisa vorgeht. Was sie selbst betraf, so traute sie sich aus Angst gesehen zu werden, nicht sich zu bewegen. Wo sie saß, wurde sie von einem niedrigen Busch wuchernden Immergrüns verdeckt. Mary ist ja in vieler Hinsicht ganz umgänglich. Aber sie geht mir manchmal entsetzlich auf die Nerven mit ihrem Unsinn und ihrem Stolz. Dem Elliot-Stolz. Sie hat entschieden zu viel davon. Wenn Charles doch nur Anne stattdessen geheiratet hätte. Sie wissen doch sicher, dass er Anne heiraten wollte. Wollen Sie damit sagen, dass sie ihn abgewiesen hat? Oh ja, natürlich. Wann war das? Ich weiß es nicht genau, denn Henrietta und ich waren damals im Internat. Aber ich glaube, ungefähr ein Jahr, bevor er Mary geheiratet hat. Wenn sie ihn bloß genommen hätte, sie wäre uns allen entschieden lieber gewesen. Und Papa und Mama denken immer noch, dass wir es ihrer vornehmen Freundin Lady Russell zu verdanken haben, dass sie ihn nicht genommen hat. Sie glauben, Charles wäre vielleicht nicht gebildet und gelehrt genug für Lady Russells Geschmack und dass sie Anne deshalb überredet hat, ihn abzuweisen. Louisa und Kapitän Wentworth entfernten sich. Anne konnte nichts mehr verstehen. Das Schicksal des sprichwörtlichen Lauschers an der Wand war ihr zwar nicht ganz zugefallen, sie hatte nichts Böses über sich selbst gehört, aber sie hatte eine Menge für sie Schmerzliches mit angehört. Charles und Henrietta kehrten zurück und brachten, wie zu erwarten, Charles Hayter mit. Anne durchschaute die Einzelheiten der Angelegenheit nicht, und auch Kapitän Wentworth war anscheinend nicht vollständig ins Vertrauen gezogen worden. Aber dass Charles Hayter Nachsicht und Henrietta entgegenkommen gezeigt hatte Und dass sie nun sehr froh waren, wieder beieinander zu sein, stand außer Zweifel. Alles deutet darauf hin, dass Louisa für Kapitän Wentworth bestimmt ist. Anne, Sie sind doch bestimmt erschöpft. Gönnen Sie uns das Vergnügen, Sie nach Hause zu bringen. In der Kutsche ist ausreichend Platz für drei. Obwohl Anne abzulehnen versuchte, ließ man sie damit nicht weit kommen. Sie rückten zusammen. Kapitän Wentworth half ihr in die Kutsche. Er kann mir nicht verzeihen, aber er kann auch nicht teilnahmslos sein. Obwohl er mich für die Vergangenheit verurteilt, obwohl ich ihm völlig gleichgültig bin und er im Begriff ist, sich in eine andere zu verlieben, kann er ohne das Bedürfnis, mir beizustehen, doch nicht mit ansehen, wie ich leide. Es ist ein Rest früherer Zuneigung. Es ist eine Regung reiner, wenn auch uneingestandener Freundschaft. Es ist ein Beweis für sein eigenes mitfühlendes und liebevolles Herz. Ja. Auf geht's! Auf nach Hause! Auf eins der beiden Mädchen hat er es ganz bestimmt abgesehen, Sophie. Die Frage ist nur, auf welche? Er ist nun lange genug hinter ihnen hergelaufen, sollte man meinen, um einen Entschluss zu fassen. Ja, das kommt vom Frieden. Wenn Krieg wäre, dann hätte er die Sache längst erledigt. Wir Seeleute, Miss Elliot, können es uns nicht leisten, in Kriegszeiten lange auf Freiersfüßen zu gehen. Wie viele Tage liegen zwischen unserer ersten Begegnung, mein Schatz, und unserer ersten Mahlzeit in unserer Wohnung in North Yarmouth? Darüber wollen wir lieber kein Wort verlieren, mein Schatz. Denn wenn Anne wüsste, wie schnell wir uns einig waren, würde sie es nicht für möglich halten, dass wir glücklich miteinander werden konnten. Ich kannte deinen Charakter allerdings schon lange vorher. Naja, und dich hatte man mir als sehr hübsches Mädchen geschildert. Und worauf hätten wir da noch warten sollen? Ich schiebe die Dinge nicht gern auf die lange Bank. Wenn Frederick nur ein paar Segel mehr setzen und uns eine dieser jungen Damen nach Kellensheim führen würde, dann hätten wir dort immer Gesellschaft. Was für nette junge Damen sie beide sind. Ich kann sie kaum auseinanderhalten. Lady Russell war über den Herbst verreist gewesen. Ihre Rückkehr stand bevor. Anne sollte nun bei ihr in Kellynch Lodge einziehen. Ich werde dann im selben Dorf wie Frederick wohnen. Höchstens eine halbe Meile von ihm entfernt. Ich hoffe sehr, dass es sich vermeiden lässt, ihm jemals in Kellynch Hall zu begegnen. Frederick Wentworth war vor 8 Jahren zum ersten Mal nach Somersetshire gekommen. Damals ein ungewöhnlich stattlicher junger Mann, voller Geist, Leben und Feuer. Und Anne, ein außerordentlich hübsches Mädchen, voller Sanftheit, Bescheidenheit, Geschmack und Empfindsamkeit. Schon die Hälfte dieser Vorzüge hätte vermutlich auf beiden Seiten genügt. Denn er hatte nichts zu tun und sie hatte kaum jemanden, den sie lieben konnte. Sie lernten sich nach und nach kennen und verliebten sich schnell und tief ineinander. Er wurde erhört. Sie nahm seinen Heiratsantrag an. Doch Lady Russell und auch ihr Vater, Sir Walter Elliot, fanden, das müsse man wahrlich wegwerfen nennen. Dass Anne Elliot, so jung, so unerfahren, von einem Fremden ohne Verbindungen oder Vermögen weggeschnappt werden sollte und sich in einen Zustand unvorstellbar aufreibender, deprimierender Abhängigkeit stürzte. Anne ließ sich überreden, dass die Verlobung falsch war. Aber als sie auflöste, handelte sie nicht einfach aus eigennütziger Vorsicht. Die Überzeugung, um seinetwillen einsichtig zu sein, war im Schmerz über die Trennung ihr Haupttrost. Und viel Trost war nötig, denn es traf sie zudem schmerzlich, dass nun er einen unnachgiebigen Standpunkt einnahm, weil er sich betrogen fühlte. Er hatte daraufhin das Land verlassen. Sollte Lady Russell uns nun wieder zusammen sehen, würde sie denken, er habe zu viel Selbstbewusstsein und ich zu wenig. So lag Anne alles daran, eine Begegnung von Lady Russell und Kapitän Wentworth zu verhindern. Eine Erneuerung ihrer Bekanntschaft würde zu nichts führen. Kapitän Wentworth hatte nach seinem Besuch bei seinem alten Freund Kapitän Harville an der Südküste mit seiner Beschreibung der herrlichen Landschaft um den Badeort Lyme Regis die jungen Leute begeistert. Der Ort lag nur 17 Meilen von Uppercross entfernt. Es war schon spät im Jahr. Die nun melancholisch aussehenden Kuranlagen waren geschlossen. Und Anne, Charles, Mary, Henrietta, Louisa und Kapitän Wentworth gingen hinunter ans Meer zum Cobb. Der Cobb ist eine lange Hafenmauer, die ins Meer führt. Jane Austen wird gleich einen Vorfall erfinden. Seitdem ist der Cobb in ganz England berühmt. In einem kleinen Haus an der alten Pier wohnten die Harvilles. Sie waren in Begleitung von Kapitän Bennick, der mit Kapitän Harvilles Schwester Fanny verlobt gewesen war. Sie war jedoch in diesem Sommer, während er auf See war, gestorben. Und er trauerte über ihren Verlust. Die Großartigkeit der Landschaft und die Abgelegenheit von Lyme im Winter entsprachen anscheinend Kapitän Bennicks seelischer Verfassung. Aber vielleicht ist sein Herz nicht tiefer getroffen als meines. Ich kann mir nicht vorstellen, dass seine Aussichten für immer zerstört sind. Er ist jünger als ich. Dem Gefühl, wenn auch nicht den Jahren nach, als Mann jünger. Er wird sich wieder aufraffen und mit einer anderen glücklich werden. Die Harvilles hielten es für eine Selbstverständlichkeit, dass sie bei ihnen essen würden. Dies verriet so viel Zuneigung zu Kapitän Wentworth, dass Anne sich von einer näheren Bekanntschaft mit seinen Offiziersfreunden eine erfreuliche Wirkung auf ihre Stimmung versprach. Sie wären jetzt alle auch meine Freunde. Am Abend besuchte Kapitän Harville nochmals ihre Unterkunft und brachte Kapitän Bennick mit. Er war offensichtlich ein junger Mann von bemerkenswerter Belesenheit, vor allem in der Lyrik. Anne gab ihm Ratschläge über die Pflicht und den Nutzen, gegen Kummer anzukämpfen. Anne und Kapitän Bennick sind literarisch ganz up-to-date. Sie kennen die neueste Literatur von Walter Scott und Lord Byron. Beide sind Romantiker. Bei Byrons Gedichten ist zudem tragische Liebe im Spiel, die Kapitän Bennick anscheinend besonders nahe geht. Und er zitiert Scott's Lady of the Lake. Franz Schubert hat das später vertont, darin das berühmte Ave Maria. Ave Maria. Kapitän Bennick war schüchtern, aber nicht verschlossen. Es erweckte eher den Eindruck, als sei er froh, seinen unterdrückten Gefühlen freien Lauf lassen zu können. Ich empfehle ihm mehr Prosa. Er erwies sich als so vertraut mit all den zärtlichsten Liedern des einen Dichters und all den leidenschaftlichsten Darstellungen der Verzweiflung des anderen. Und nenne die Werke der besten englischen Moralisten. Zitierte mit so viel innerer Bewegung verschiedene Zeilen, die von einem gebrochenen Herzen oder einem durch Unglück erschütterten Gemüt handelten. Und die Sammlung von anspruchsvollen Briefen. Und gab Anne so sehr mit Blicken zu verstehen, er rechne mit ihrem Verständnis, dass sie zu hoffen wagte, er lese nicht immer nur Lyrik. Und Memoiren von charaktervollen und geprüften Persönlichkeiten. Das Unglück von Lyrik ist ja, dass empfindsame Seelen, die allein sie wirklich zu schätzen wissen, genau die Seelen sind, die nur vorsichtig davon kosten sollten. Ich muss lächeln. Und obwohl sein Kopfschütteln und seine Seufzer geringen Glauben an die Wirksamkeit von Büchern bei Kummer wie seinem verrieten, schrieb er doch die Namen der empfohlenen Autoren auf und versprach, sie zu besorgen und zu lesen. Ich muss lächeln. Miss Elliot, Sie haben eine gute Tat getan, dass Sie unseren Freund Bennick zum Sprechen gebracht haben. Oh, Jane, you always got so many characters. Das ist Kapitän Harville, der Freund von Kapitän Bennick und Kapitän Wentworth. Es ist nicht gut, dass er sich so abschließt, aber was können wir tun? Wir wissen, welche Rolle Zeit bei allem Kummer spielt. Und Sie müssen bedenken, dass Ihr Freund eigentlich noch nicht lange trauert. Erst in diesem Sommer, wenn ich recht verstehe? Erst im Juni. Und er hat es vielleicht noch nicht einmal gleich erfahren? Nicht vor der ersten Augustwoche, als er vom Kap zurückkehrte. Man musste ihm die Nachricht überbringen. Aber wer sollte es tun? Ich nicht. Niemand war dazu in der Lage, außer dem guten Wentworth. Er setzte alles aufs Spiel, beantragte Landurlaub, reiste ohne die Genehmigung abzuwarten, Tag und Nacht, und ließ Bennick eine ganze Woche nicht allein. Niemand sonst hätte den armen James retten können. Am nächsten Morgen begegneten Anne und Henrietta, die als Erste einen Spaziergang ans Meer machten, Louisa und Kapitän Wentworth. Als sie an die Stufen kamen, die vom Strand hinaufführten, trat ein Gentleman mit Trauerflor höflich zur Seite und wartete, um sie vorbeizulassen. Im Vorübergehen blieb sein Blick auf Annes Gesicht hängen. Und er sah sie mit solch echter Bewunderung an, dass es ihr nicht entgehen konnte. Sie sah bemerkenswert gut aus. Da ihre sehr regelmäßigen, sehr hübschen Züge bei dem leichten Wind, der ihr ins Gesicht wehte, und der Lebhaftigkeit, die er in ihren Augen hervorrief, ihre jugendliche Blüte und Frische wiedergewonnen hatten. Es war offensichtlich, dass der Gentleman sie außerordentlich bewunderte. Frederick wirft mir einen vielsagenden Blick zu, der zu sagen scheint, der Mann ist von dir beeindruckt und selbst ich erkenne in diesem Augenblick etwas von der alten Anne Elliot wieder. Im Hotel erfuhren sie vom Kellner, dass der Gentleman Mr. Elliot hieß Elliot. Und vor kurzem Witwer geworden war. Das ist bestimmt unser Vetter, Mr. Elliot. In Trauer. Im selben Gasthaus wie wir. Der Erbe Sir Walter Elliot. Anne, was für ein Zufall. Findest du, er sah wie ein Elliot aus? Ich werde jetzt nicht erwähnen, dass ich ihm ein zweites Mal begegnet bin. Heute Morgen bin ich im Flur regelrecht mit ihm zusammengestoßen und er hat sich höflich entschuldigt. Das kurze Gespräch zwischen uns muss ein Geheimnis bleiben. Die Gruppe machte sich wieder zum Kopf auf. Der Wind war zu stark, um den oberen Teil entlang zu gehen. Vorsichtig stiegen sie die Stufen zum unteren Teil hinab. Nur Louisa musste mit Kapitän Wentworths Hilfe unbedingt die Treppe hinunterspringen. Sie liebte den Nervenkitzel. Kapitän Wentworth? Wegen des zu harten Pflasters erhob er diesmal Bedenken. Bitte seien Sie vor. Er ließ es aber trotzdem zu. Achtung! Sie kam sicher unten an und lief auf der Stelle die Stufen wieder hinauf, um mit seiner Hilfe noch einmal zu springen. Er riet ihr davon ab, hielt den Aufprall für zu stark. Aber nein. Er argumentierte und redete vergeblich. Ich bin fest dazu entschlossen. Er streckte seine Hände aus. Sie kam ihm eine halbe Sekunde zuvor, schlug auf dem unteren Kopf aufs Pflaster und wurde bewusstlos. Es war keine Wunde, kein Blut, keine auffällige Schramme zu sehen. Doch ihre Augen waren geschlossen, sie atmete nicht, ihr Gesicht war totenblass. Sie ist tot. Kapitän Wentworth, der sie aufgehoben hatte, kniete bei ihr, hielt sie in den Armen und sah Anne in stummer Verzweiflung an. Reiben Sie ihr die Hände, die Schläfen. Hier ist Riechsalz. Louisa wurde aufgerichtet und fand sicheren Halt zwischen Kapitän Bennick und Charles. Alles wurde so gemacht, wie Anne geraten hatte, aber vergeblich. Sollte nicht Kapitän Bennick statt ihrer gehen? Er weiß, wo ein Arzt zu finden ist. Anne kümmerte sich um Henrietta, versuchte Mary zu beruhigen, Charles Mut zu machen und Kapitän Wentworths inneren Aufruhr zu beschwichtigen. Tragen Sie sie vorsichtig ins Gasthaus. Kapitän Wentworths Blick ist ebenfalls auf mich gerichtet. Zum Gasthaus. Louisa hatte einmal die Augen geöffnet, aber anscheinend ohne das Bewusstsein zu erlangen, gleich wieder geschlossen. Der Arzt erschien. Sie habe eine schwere Gehirnerschütterung erlitten. Aber er habe schon Patienten gehabt, die sich von schwereren Verletzungen erholt hätten. Er sei durchaus nicht ohne Hoffnung. Es klang ermutigend. Ich werde den Ton, den Blick, mit dem Frederick sein Gott sei Dank hervorstieß, niemals vergessen. Und auch nicht, wie er später den Kopf auf die Arme gestützt an einem Tisch saß, als sei er von den widerstrebendsten Empfindungen überwältigt und versuche, sie durch Gebete und Besinnung zu beruhigen. Charles, Henrietta und Kapitän Wentworth berieten nun in einem Nebenzimmer, was am besten zu tun war. Louisa zu transportieren war ausgeschlossen. Entweder Sie oder ich müssen fahren. Ich werde den Ort nicht verlassen. Dann sind wir uns also einig, Musgrove. Sie bleiben und ich begleite Henrietta nach Hause. Aber wenn Anne bleibt... Dass er so von mir spricht... Niemand ist so geeignet, so umsichtig wie er. Seine Worte verraten so viel Vertrauen, Anne, so viel Zartgefühl, Sie bleiben doch bestimmt und pflegen Lisa. Dass ich mich beinahe in die Vergangenheit zurückversetzt fühle. Anne ja. errötete tief. Ich bleibe gern. Kapitän Wentworth fasste sich. Das ist geradezu mein Wunsch. Und trat einen Schritt zurück. Ein Lager auf dem Boden in Louisas Zimmer ist mir vollauf genug. Ich will gerecht sein. Ich werde Louisa um Fredericks Willen mit einer Hingabe pflegen, die weit über das übliche Maß von Freundschaft hinausgeht. Aber ich bin doch Louisas Schwägerin. Wieso soll ich weniger nützlich sein als Anne? Nein, ich werde die Pflege übernehmen. So blieb Mary anstelle von Anne bei Louisa. Doch Kapitän Wentworths unverhülltes Entsetzen, statt der einen Schwester die andere bei Louisa zu sehen, die Veränderung, die in seiner Miene vor sich ging, sein Befremden, all das zeigte Anne, dass sie ihm nur insofern etwas bedeutete, als sie von Nutzen für Louisa war. Sie saßen in der Kutsche. Kapitän Wentworth hatte ihr und Henrietta beim Einstieg geholfen und sich zwischen sie gesetzt. Und unter solchen Umständen verließen sie Lyme um in Uppercross Luisas Eltern die Nachricht vom Unfall ihrer Tochter zu überbringen. Hätte ich ihr doch nur nicht nachgegeben. Ich wüsste gern, ob ihm ein starker Wille immer noch so fraglos als das höchste aller Güter erscheint. Oder ob er langsam einsieht, dass es auch dafür ein rechtes Maß und eine Grenze gibt. Weil Luisa war so eine gewisse Bereitschaft, auf andere zu hören, kann dem Glück ebenso dienlich so sein. So entschlossen. Wie ein sehr entschlossener Charakter. Wollen Sie nicht lieber mit Henrietta am Wagen sein? Dass er mich um Rat fragt, erfüllt mich mit Freude. Als ein Beweis seiner Freundschaft und seiner Achtung. Halten Sie das für einen guten Plan? Dass dies nun seine Abschiedsworte sind, schmälert Ihren Wert nicht. Persuasion. Überredung. Oder Überzeugung. Wer überredet hier wen? Wer wird überzeugt von wem? Oder was? In Folge 2 geht's weiter. Überredung. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Jane Austen. Erster Teil. Es sprachen Jane Austen, Sascha X, Anne Elliot, Marla Emde, Kapitän Wentworth, Mirko Kreibich, Lady Russell, Jenny Sheely, Mary Musgrove, Pippa Gully, Charles Musgrove, Thorsten Flassig, Luisa Musgrove, Linda Blümchen, Mr. Shepard, Andreas Grotgar, Sir Walter Elliot, Wolfram Koch, Admiral Croft, Vanya Müs, Mrs. Croft, Anna Böger, Kapitän Harville, Daniel Friedel, Kommentatorin Heidi Heidelberg, Komposition und Musik Peter Ewald, Gesang Heidi Heidelberg, Besetzung Arne Köhler, Dramaturgie Cordula Huth, Ton und Technik Ursula Potyra und André Buscherepp, Regieassistenz Hertha Steinmetz und Miriam Brandt, Hörspielbearbeitung und Regie Christine Nagel. Produktion Hessischer Rundfunk und der Hörverlag 2020. Redaktion Cordula Huth.